Dialoge, Seite 162. Du, O Montesquieu, hast keine Ahnung von der Unfähigkeit und der kindischen Einfalt der meisten Männer der europäischen Demagogie. Diese Tiger haben lammfromme Seelen, durch ihre Schädel weht der Wind.